Komm schon! Komm schon! Zeig dich nicht so schüchtern! Ja, mach schon! Ja, ja, jetzt! Stopp, stopp! Bleib stehen! Halt! Verdammtes Miststück! Hehe! Sachte mit dem Automaten! Ich hab ihn fast gehabt! Ich war kurz vorm Jackpot! Der zu spät drückt! Der betrügt! Wenn du nicht verlieren kannst, darfst du auch nicht spielen! Ich bin ein Gewinner! Na klar! Hier, der geht aufs Haus! Ein neues Spiel, neues Glück! Überfall! Hey, was soll denn das? Die Hände auf den Tresen! Machst du Witze? Auf den Tresen! Ist denn schon wieder Karneval? Du auch! Superman und Batman? Du lebensmüde, Alter! Nein! Nein, nicht schießen! Mach die Kasse auf! Bleib mal ganz ruhig! Mach hin, sonst jag ich den Penner eine Kugel in den Kopf! Bitte, bitte öffnen Sie die Kasse. Na also, geht doch. Mr. Batman, abkassieren! Die Hände bleiben auf dem Tresen! Keine Tricks sonst. Scheiße. Was ist? Da ist so Kleinvieh drin. Kann nicht sein. Du hast doch gesagt, am Freitag ist die Kasse mal voll. Wo sind die Scheine, Alte? War nicht viel los heute. Willst du mich verarschen? Da muss mehr sein. Das ist alles. In den Automaten ist doch noch Geld. Du denkst mit? Sehr gut. Dieser Idiot. Gib mir die Schlüssel für den Automaten. Okay. Dann wollen wir doch mal sehen. Wer sagt's denn? Das bringt doch nichts. Wer die Münze nicht ehrt? Die sind doch viel zu schwer. Hast du eine Tasche, Alte? Oder sowas? Unterm Tresen. Lass uns lieber abhauen. Gib schon her. Na los, mach hin. Was ist denn das für ein Knopf da? Hey! Was macht die? Die Hände auf dem Tresen. Die Alarmanlage. Bist du irre, Alte? Mach das weg. Das Gitter. Es kommt runter. Mach das Gitter wieder hoch. Halten Sie es an. Zu spät. Raus hier! Ich sag's nicht nochmal! In 2 Minuten sind die Bullen hier. Jetzt komm! Das geht da hoch! Die kriegen euch am Arsch! Mach dich alle, du Schlampe! Oh Gott! Was machst du? Lass mich nicht verarschen, Gott! Halt den Arm! Oh Gott. Hey, hey, hey! Wo willst du hin, du Penner? Oh Gott! Bleib stehen, du! Ich knall dich ab! Nein! Easy Money von Dirk Joschczok. Regie: Burkhard Ax und Anja Herrenbrück. Der hat auf mich geschossen. Dieser Bodybuilder, Superman. Ja. Was ist denn mit der Ladenbesitzerin? Hat die noch gelebt, als sie den Spielsalon verlassen haben? Ich weiß nicht, da war Blut, das ging so schnell. Ganz ruhig. Der andere, ist der auch bewaffnet? Zurück, verdammt. Nein, ich glaube nicht. So schwer zurück, und ist Ihnen ansonsten irgendwas aufgefallen an den beiden? Ich meine, mal abgesehen von den Masken. Der eine hatte so einen Schal unter der Jacke. So Batman. Ja, so ein Fußballschal, blau-weiß. Was ist mit der Waffe? Können Sie die beschreiben? Ja, so mit einer Trommel. Ach gut, danke erstmal. Wir werden später noch ein Protokoll aufnehmen. Halten Sie sich bitte zur Verfügung, ja? Ja. Möller? Ja, komme. Steht die Verbindung in den Spielsalon? Ja, geht aber keiner ran ins Telefon. Ja, sonst weiter versuchen. Okay. Sagen Sie mal, Sie sind doch Fußballfan, oder? Naja, Fan. Welcher Verein hat denn die Farben blau und weiß? Das ist eine ganze Menge. Ach. Bochum, Duisburg, Schalke. Ja, gibt's hier irgendein Spiel heute im Stadion? Das kann sein. Na, stellen Sie das fest. Was? Ja, genau. Ja, und lassen Sie die Fahrzeuge hier in der Gegend überprüfen. Die sind bestimmt nicht zu Fuß gekommen. Vielleicht finden wir einen Wagen, der zu Superman und Batman passt. Oh nein. Was ist denn, Chef? Haben Sie das SEK angefordert? Ja, ich dachte, die sind ausgerechnet Busch. Ach, Kollegin Nusser. Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Kommissar Müller, Friedhelm. Busch, Siegfried, Leiter Sondereinsatzkommando. Wie ist die Lage? 2 maskierte Angreifer eingeschlossen im Spielsalon. Eine verletzte Geisel. Die Spielhallenbesitzerin Edith Kuballa. Schwer verletzt? Wissen wir nicht. Wie ist die Bewaffnung? Wahrscheinlich ein Trommelrevolver. Ja, 6 Schuss maximal, 2-mal abgefeuert. Da waren es nur noch 4. Ja, wenn er nicht eine zweite Waffe hat oder nachgeladen. Das Risiko ist kalkulierbar. Gehen wir rein? Kümmern Sie sich mal um Blau-Weiß, ja? Der Kollege Müller hatte recht, wir sollten rein. Dann riskieren Sie ein Blutbad. Aber das Risiko ist kalkulierbar, Chef. Gibt's hier irgendwo ein Echo? Wir inszenieren einen Scheinangriff, frontal, mit Blendgranaten. Gleichzeitig gehen wir von hinten rein und Feierabend. Das letzte Mal, als wir nach Ihrer Methode vorgegangen sind, hatten wir 3 Schwerverletzte. Und 9 befreite Geiseln. Ja, eine davon sitzt heute noch im Rollstuhl. Das ist der Preis der Freiheit. Der ist mir zu hoch. Wir warten. Worauf? Dass die Verletzte stirbt? Eines sollten wir doch klarstellen, Herr Kollege. Ich habe das Kommando hier. Die braucht einen Arzt. Die wird schon nicht. Helft mir. Ist die verblutet? Hat die sich selbst zuzuschreiben. Du hast gesagt, die Knarre wäre nicht scharf. Sag mal, meinst du, ich gehe ungeladen shoppen? Du hast mich belogen. Ey, bleib cool. Wer bist du, hä? Batman oder Biene Maya? Reiß dich zusammen, Alter. Da haben die krepiert. Da machen die uns alle. Hast du Schiss? Da ist alles voller Bullen da draußen. Pass auf, solange wir hier drin sind, können die uns gar nichts. Du musst mit denen reden. Ich? Du hast geschossen. Wer hat sich denn beklagt, dass er kein Taschengeld bekommt, hä? Hör auf zu flennen. Hör auf! Entspann dich, Mikey, okay? Wird schon. Wird schon. Hier, willst du einen Drink? Nein. Alles da hier. Futschi, Bier. Was willst du? Ich gebe einen aus, hä? Hier, fang! Na also, Glanzparade, Alter! Mikey, der Elfmetertöter! Alter, keine Panik, lass mich machen. In einer Stunde sitzen wir im Stadion, das verspreche ich dir. Okay? Okay? Okay. Na, trink! GE-Z413. Gelsenkirchen. Ja, es würde passen. Schalke hat Blau-Weiß-Schiff. Aha. Die spielen heute Abend hier Pokal. Wie sind sie denn auf den Wagen gekommen? Da, die Comics auf dem Rücksitz. Sehr gut, Müller. Und der Halter? Ein gewisser Marco Bormann. Schon mal polizeilich aufgefallen? Die Abfrage läuft noch. Böse Onkels. Ja, das ist eine Band, Chef. Böse mit H, mit der Rechtschreibung haben sie nicht sowas. Das ist Absicht. Ah, böse Absicht, ja. Soll ich? Ja. Sesam. Macht Ihnen richtig Spaß, was? Ja, Scherben bringen Glück, Chef. Ja, Nusser? Wir haben jetzt Verbindung mit dem Spielsalon. Ja, gut, stellen Sie mich durch. Chef! Ja? Hier, die Schachtel lag unterm Fahrersitz. Danke. Testostar, was ist denn das? Anabolika, der Schluck der Bodybuilder zum Frühstück. Aber woher kennen Sie denn das? Was soll die Bimmelei? Wer ist da? Hier spricht Hauptkommissarin Nusser. Na, Alte. Mit wem spreche ich? Du sprichst überhaupt nicht. Du hörst zu, verstanden? Sind Sie Superman? Darauf kannst du einlassen. Wie geht's der Verletzten? Ich stelle hier die Fragen. Ich will ein Lebenszeichen von ihr. Ich will eine Million. Marco. Hallo? Euro, gebraucht den kleinen Schein. Hallo? Hör auf damit. Lass mich machen. Und ein Wagen, hörst du? 7er BMW, schwarz Metallic. Hast du das? Es geht keine Verhandlungen, solange wir keinen Lebensbeweis haben. Was soll das? Haben Sie das verstanden? Ich bestimme, was gemacht wird. Sehen Sie meine Nummer auf dem Display? Was? Sehen Sie die Nummer? Ja. Ja gut, wenn Sie mir was zu sagen haben, rufen Sie mich an. Aber... Ich gebe Ihnen 5 Minuten. Falls Sie sich bis dahin nicht gemeldet haben, kommen wir rein. Die hat einfach aufgelegt. Wieso hast du das gemacht mit dem Geld? Die Bullenschlampe. Du machst alles nur noch schlimmer. Der besorg ich's. Ruf sie an. Was? Du musst ihr sagen, dass sie lebt. Ich lass mir von der doch nicht vorschreiben, was ich zu tun habe, Mann. Ja, und wenn du nicht anrufst, glauben die, dass sie schon tot ist. Und dann? Und dann? Und dann? Die kommen uns holen, Marco. Heul doch. Wir haben noch keine Chance. Du Weichei. Mann, Marco, wir müssen uns stellen. Ich geh nicht in den Knast. Nie wieder. Kapiert? Nie wieder! Marco Bormann, 19. 2 Jugendstrafen wegen Einbruchdiebstahls. Dann hat er in der Türstehszene Karriere gemacht. 11 Monate wegen Körperverletzung. Ist erst seit 3 Wochen wieder draußen. Vorzeitig entlassen wegen guter Führung. Was mit dem anderen? Die Überprüfung der Fingerabdrücke aus dem Wagen wird noch eine Weile dauern. Ja gut, dann halten wir uns weiterhin an Marco Bormann. Er hat die Waffe, er führt die Verhandlungen. Ja, unser Testo ist da. Ja. Der wird kaum einen Gleichstand neben sich dulden. Vielleicht ist das ja ein Ansatzpunkt. Wofür? Für eine friedliche Lösung. Ach, 5 Minuten vorbei, Chef. Ja, ich kann die Uhr lesen, Möller. Glauben Sie, der ruft noch an? Vielleicht war das Ultimatum doch ein Fehler. Meine Männer sind bereit. Sie können es kaum erwarten, was? Ist nun mal unser Auftrag. Stahlgewitter? Im Grunde wollen wir doch dasselbe, Nusser. Ah ja? Was denn? Den ultimativen Testosteronschub? Schaden für Leib und Leben Unschuldiger abwenden. Ach, tatsächlich? Gleich 5:30, Chef. Erteilen Sie Freigabe für den Zugriff. Was ist mit diesen Bodybuilder-Pillen, ha? Die haben wir im Wagen nicht gefunden, nur die leere Schachtel. Was ist, wenn er was davon geschluckt hat? Haben Sie den Beipackzettel gelesen? Das Zeug, das trübt die Wahrnehmung. Und es macht aggressiv. Ein Grund mehr einzugreifen. Was, dann dreht er vielleicht völlig durch. Wenn wir jetzt nicht reingehen, stirbt vielleicht die Spielsalonbesitzerin. Wollen Sie das verantworten, Nusser? Oh Gott. Chef. Die hatten ihre Chance. Gleich 6 Minuten. Wenn Sie sich nicht an Ihr eigenes Ultimatum halten, tanzt ihr ihm bloß weiter auf der Nase. Ja. Er meldet sich nicht mehr. Ja, vielleicht haben Sie ja recht. Heißt das Freigabe erteilt? Ja. Okay. Achtung, Einsatzleiter an alle. Freigabe für Zugriff erteilt. Ich wiederhole, Freigabe für Zugriff erteilt. Halt, Moment, Busch, warten Sie, Moment. Was ist denn? Ja, hier, Nusser? Frau Kubala? Können Sie mich hören? Ja. Gott sei Dank. Hallo? Mein Bauch. Ja, wir holen Sie da raus. Okay, das reicht jetzt. Sie lebt, okay? Okay. Kein Zugriff, die Aktion ist abgebrochen. Das kann Hallo. Sie nicht machen, Nusser. Hör auf zu quatschen, tun Sie Mann. Einfach, was ich Ihnen sage, Busch. Pass mal auf, jetzt bist du dran. Eine Million in einer Einkaufstüte. Rot markierte Scheine. BMW 7er. Voller Tank. Und Picknickkorb für 3 Personen. Was? Moment mal, Sie wollen die Verletzte mitnehmen? Bis wir in Sicherheit sind. Abgelehnt. Was soll die Scheiße? Willst du, dass die Tussi abkratzt, oder was? Nein, lassen Sie sie frei, damit sie behandelt werden kann. Bist du bescheuert, oder was? Ja, oder tauschen Sie sie gegen eine andere Geisel aus. Hey, so läuft das nicht. Überlegen Sie sich's. Ciao. Wenn die abkratzt, ist das Ihre Schuld. Rufen Sie mich einfach wieder an. Nein, warten Sie. Ja. Was für eine andere Geisel? Tja, das bestimmen Sie. Ich? Ja, Sie sind doch Superman, oder? Ach, was weiß ich denn? Keine Ahnung. Tja, sollen wir die Auswahl für Sie übernehmen? Nein. Gut. Ich höre. Also? Ja, soll... Ja? Was? Hey, warten Sie. Wie wär's mit Ihnen? Mir? Ja, du. Hören Sie, das geht beim besten... Nur du, allein, ohne Waffe, nur Handschellen. Das... Die Tasse schneiden wir auf den Bürostuhl. Wenn du reinkommst, schieben wir sie raus. Alles klar? Hören Sie, so geht das nicht. Hallo? Ruf mich an, wenn du soweit bist. Meine Nummer hast du ja. Auf dem Display. Ciao. Was ist? Wir tauschen die Verletzte gegen eine andere Geisel aus. Oh. Und gegen wen? Mich. Was? Ja, ich gehe da rein. Aber Chef, das ist doch Wahnsinn. Haben Sie etwa Angst um mich? Naja. Danke. Und wenn der uns lenkt? Das müssen wir riskieren. Aber vielleicht sollte doch das SEK da ran. Also Busch halten wir da raus, solange es irgend geht, ja? Ich will meine Rente noch erleben. Sind wir uns da einig? Möller. Ja. Ja, gut, Sie machen das schon. Ich? Aber... Ich verlass mich auf Sie. Ready, Mr. Batman? Ich... Hättest du dir früher überlegen sollen, Alte! Hättest du nicht mal ein Telefon? Ich hab Zeit. Oh. Tut mir leid, gleich vorbei. Sieht wie eine Mumie aus! Mach schon, geh ran. Okay, Boss. So. Easy Money, Spielsalon, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Können Sie mich sehen? Blauer Regenmantel? Ja. Guck dir die an. Ist eine richtige Mutti. Eine Bullenmutti. Ich komme jetzt zu Ihnen rüber. Ja, ich komme auch gleich. Ja, alles klar, man sieht sich. Ah, komm zu den bösen Jungs. Hallo? Bleib da stehen. Mantel auf. Zeig mal, was du hast. Wo ist die Verletzte? Reinkommen. Schieben Sie sie raus, dann komme ich rein. Halt die Tür auf. Okay. Keine Tricks. Ich hab dich im Visier. Ganz ruhig, ganz ruhig. Mr. Batman? Frau Kuballa? Können Sie mich verstehen? Ja, Sie haben es gleich geschafft. Der Krankenwagen steht bereit. Mann, hört auf zu quatschen. Reinkommen. Los jetzt, mach schon. Okay, darüber an die Wand. Zur Heizung. Passen Sie mit dem Revolver auf. Mach schon. Ja, gut, da bleiben. Mr. Batman, Filzli. Was? Leibesvisitation. Ich? Hast noch nie eine Lady angebaggert, was? Na, mach schon. Hey. Entschuldigung. Oh, nicht so schüchtern. Und? Wie fühlt sich's an? Nur Handschellen, Schlüssel und ein Handy. Wer hat was von dem Handy gesagt? Ich hab gesagt, nur Handschellen, sonst nichts. Es war in der Tasche, ich hab's vergessen rauszunehmen, tut mir leid. Keine faulen Tricks. Das ist mein Privates. Wenn du mich verarscht. Ich kann mich beherrschen, keine Sorge. Kann ich's wiederhaben? Abgelehnt, Frau Kommissar. Ist Beute. Mr. Batman, mach sie am Heizungsrohr fest. Was soll das? Ich will nur sicher sein, dass du nicht verloren gehst. Alles klar. Sehr gut, Mr. Batman. Verlieren Sie den Schlüssel nicht. Willkommen im Club. Können Sie was erkennen? Nein, zu viele Sichtbarrieren. Wir hätten sie verkabeln sollen. Die haben Nusser doch bestimmt durchsucht. Und was hat sie zu befürchten? Nusser ist das einzige Pfund, mit dem die wuchern können. Ziemlich viele Pfunde, was? Was ist mit der Verletzten? Bauchschuss. Kommt sie durch? Konnte der Notarzt noch nicht sagen. Sie hat ziemlich viel Blut verloren. Ja, dank Nussers Zeitspiel. Naja, immerhin hat sie rausbekommen. Wenn wir es auf unsere Tour gemacht hätten, wäre die Sache längst erledigt und wir könnten ein Trinken gehen. Naja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, was, Müller? Nein. Wie kommen Sie eigentlich mit Nusser klar? Kann ich klagen. So, das wundert mich. Na, wieso? Sie wirken eigentlich nicht wie jemand, der sich ganz verschuften machen lässt von einer Emanze. Naja. Haben Sie eigentlich schon mal darüber nachgedacht, zu wechseln? Wie? Zum SEK? Aha. Gute Männer braucht das Land. Wenn das hier gelaufen ist, Müller. Etwas haben wir ja schon gemeinsam. Ach ja? Friedhelm und Siegfried. Wie? Den Fried im Namen. Auch ein Bier, Frau Kommissar? Nein, danke. Bist im Dienst, was? Ich wusste nicht, dass wir uns duzen. Naja, unter Freunden. Auf die Millionen, Mr. Batman. Ja. Was glauben Sie, wie weit Sie damit kommen? Hm? Mit einer Tüte voller Geld? Da kommt man ganz schön weit mit, was, Mr. Batman? Klar. Wie wär's mit Hawaii? Was hältst du von Hawaii, Mr. Batman? Es gibt kein Bier auf Hawaii. Was? Echt nicht? Habe ich mal gehört. Krass. Ich weiß auf jeden Fall, wo Ihre Reise endet. Abwarten. Ist nicht besonders praktisch mit der Maske, was, beim Trinken? Alles Übungssache. Super, Mann. Genau. Sag mal, trägt der nicht Handschuhe bei der Arbeit? Was? Batman auch, oder? Ich kann mich nicht so genau erinnern, meine Comic-Heldenzeit ist schon eine Weile her. Mann, scheiße. Was? Die Dosen, da sind unsere Finger drauf. Ihre Masken werden Ihnen nichts nützen, es sei denn, Sie sind bislang noch nicht erkennungsdienstlich behandelt worden. Ansonsten sollten Sie schon mal anfangen, den Spielsalon hier zu putzen. Lass die Dose liegen. Aber... Lass liegen. Ja, Sie haben es verbockt. Halt's Maul. Also hört mal, wenn ihr euch stellt, dann habt ihr eine Chance, mit einem halbwegs milden Urteil davon zu kommen. Ihr habt die verletzte Frau ausgetauscht. Das ist ein Pluspunkt. Halt's Maul! Die wahren Superhelden, die wissen, wann es an der Zeit ist, aufzugeben. Hör mit denen Gequatsch auf, sonst... Sonst? Wann kommt endlich der verfickte Wagen? Wenn ihr in den Wagen steigt, dann gibt's kein Zurück mehr. Dann geht ihr beide für 15 Jahre in den Knast. Ihr kriegt uns nicht. Ich denke, Sie kennen alle Filme. Die haben dich. Glauben Sie, auf mich wird irgendjemand Rücksicht nehmen? Die lieben dich. Sonst hätten die längst angegriffen. Das brauchen die doch gar nicht. Die brauchen doch nur abzuwarten. Warten? Worauf? Bier macht müde, oder? Wenn die kommen, dann können die was erleben. Wie viele Kugeln haben sie denn da noch drin? Ha? Noch vier? Für dich reicht's allemal. Team 1 an Einsatzleiter, kommen. Ihr Einsatzleiter, höre. Wir sind jetzt im Keller, direkt unterm Spielsalon. Gut. Bereitet alles vor und wartet meine Anweisungen ab. Ende. Verstanden. Ende. Ah, Möller, was gibt's Neues? Der Wagen. Der Wagen und das Geld sind eingetroffen. Und, was haben Sie damit vor? Ich rufe die jetzt an da drin, dann bringen wir das Ganze hinter uns. Ich dachte, Sie wollten Ihre Chefin lebend wieder haben. Was? Etwa nicht? Nein, ich meine, was meinen Sie? Ich meine, wenn die erst mit Nusser im Wagen sind, haben wir keine Kontrolle mehr über sie. Im Wagen ist ein Sender, im Geldkoffer auch. Wir wissen immer, wo sie sind. Die werden nicht weit kommen. Sind Sie sicher, Möller? Es wird bald dunkel. Was ist, wenn sie verlieren? Vielleicht haben die einen Plan B. Vielleicht haben die irgendwo einen Wagen stehen. Hier einen Wagen haben wir gesichert. Den schon. Aber was ist, wenn sie noch einen zweiten haben? Ach, das ist doch ziemlich unwahrscheinlich. Können Sie es ausschließen? Das Risiko nehme ich in Kauf. Die brauchen mit dem BMW nur in irgendeine Tiefgarage zu verschwinden, ein x-beliebiges Fahrzeug kurz zu schließen, das Geld umzupacken und dann, das dauert vielleicht eine Minute, wenn sie Nusser mitnehmen, wenn nicht... Dann ist sie wenigstens in Sicherheit. Oder tot. Warum sollten die etwas antun? Sie ist doch ihr Pfund, das haben Sie selbst gesagt, Busch. Wenn die Nusser nicht mehr brauchen... Das wäre doch Mord. Sie ist möglicherweise die Einzige, die die Täter identifizieren kann. Wir wissen, wer die sind. Zumindest was Superman angeht. Schon, aber das weiß er nicht, oder? Na ja, vielleicht sollten wir es ihm sagen. Das halte ich für keine gute Idee, Müller. Aber Nusser hat auch... Hören Sie, Nusser ist nicht meine beste Freundin, das wissen Sie. Und ich weiß, dass Sie hier das Kommando haben, aber wir sollten kein unnötiges Risiko eingehen. Ja, was schlagen Sie vor? Hinhalten, verunsichern, zermürben. Wir brauchen nur Geduld zu haben. Irgendwann machen die da drinnen Fehler. Ja, und dann? Dann gehen wir rein, Müller. Sie und ich. Zusammen. Ein Team. Du, tut mir leid wegen der Dose. Ach, scheiß auf die scheiß Fingerabdrücke. Sollen Sie doch. Das ist ein kleines Souvenir von uns. Können Sie sich länger ärgern. Glaubst du wirklich, dass wir... Was? Die werden uns so nicht einfach abhauen lassen. Batman, was ist denn los mit dir? Hat die Alte den Kopf verdreht, oder? Der Wagen ist doch 100% verwanzt. Klar ist der verwanzt. Hast du einen Plan? Klar habe ich einen Plan. Ja, und? Guck mal raus. Was? Wird bald dunkel. Hallo? Glaubst du, die sind blind? Die haben noch Infrarot und so. Ja, und ich habe einen Röntgenblick, vergiss das nicht. Mann, Alter, ich habe den totalen Durchblick. Was denn? Sag schon. Parkhaus. Was für ein Parkhaus? Hören Sie. Das am Stadion. Wir fahren rein, stellen den Wagen ab und raus, zu Fuß. Aber die verfolgen uns. Die verlassen sich auf ihre Wanzen, Alter. Kennst du doch. Die halten sich für clever. Bis die kapiert haben, was los ist, sind wir längst im Stadion. Du willst ins Stadion? Klar will ich ins Stadion. Du nicht? Will doch das Spiel nicht verpassen. Ich meine, wir haben Karten, oder? Ja, aber... Mensch, Alter, überleg doch mal. Was meinst du, was da los ist? Jede Menge Fans. Die Bullen haben keine Ahnung, wie wir aussehen. Zwischen all den anderen finden die uns nie. Und während die uns suchen, gucken wir das Spiel. Und danach? Dann machen wir einen Abflug, Alter. Wohin? In die Sonne. Spanien, Südamerika. Such sie aus. Hey, was hältst du von Brasilien? Ich weiß nicht. Hallo. Klar, Brasilien, Alter. Die liefern keinen aus. Kannst du dich an Bix erinnern? Der den Postzug geknackt hat. In England, haben wir gesehen, weißt du? Der Film. Der ist nach Brasilien. Aber wir sprechen doch gar kein Brasilianisch. Wenn du Geld hast, sprichst du alle Sprachen. Und die Mädels auch. Ja, und was wird aus Mama? Wir können doch nicht einfach so ohne sie weg. Kann ich vielleicht einen Stuhl bekommen? Kein Stehvermögen, was? Wir können ja tauschen. Hättest du wohl gern. Ey, das sind sie, Alter. Jede Wette. Das ist unser Batmobil. Sie sollten sich das nochmal überlegen. Noch können Sie zurück. Da gibt's nichts zu überlegen. Wir machen nur eine kleine Spritztour. Flotter Dreier. Willst du mitnehmen? Bis wir aus der Stadt sind. Und dann? Was hast du mit dir vor? Gib ihr einen Stuhl. Ja, hier ist Superman. Wer ist denn da? Hier, Müller, Kripo. Ist der Wagen klar? Ja, der Fragen Wagen. Sie nach Nusser. Kann ich Nusser, die Kollegin, sprechen? Geht nicht. Die ist angekettet. Was? Angekettet? Na, sehr gut. Was ist denn jetzt mit dem Wagen? Ja, der Wagen ist jetzt da. Wurde auch Zeit. Was ist denn für einer? Was? Ein BMW. Ein 7er? Ja. Geil. Welche Farbe? Rot. Was? Ich hasse Rot. Ja, das ging einfach nicht. Hör aus, der möchtet Rot. Ich wollte einen schwarzen Mann. Wie sieht denn das aus? Rot, das ist der Jensen-Farbe. Ja, das tut mir leid. Das will ich auch schwer hoffen. Ja, ich kann ja versuchen, das zu ändern. Also einen anderen Wagen. Schwarz, ja? Aber das kann etwas dauern. Nein, lass gut sein. Fahren wir eben ausnahmsweise mal rot. Ach, gut. Das gut, danke. Geld. Es gibt allerdings noch ein Problem. Noch eins. Ja, mit dem Geld. Ja, was soll das? Ja, die Million, die ist nicht so einfach aufzutreiben. Keine Spielchen, hörst du? Nicht mit mir. Hast du verstanden? Ich gebe euch 10 Minuten. Das sind in 10 Minuten, das geht nicht. 2 Stunden. Das ist nicht zu machen. Ist mir egal, wie ihr das macht. Eine Stunde, okay? Halbe Stunde, ab jetzt. Wenn das Geld dann nicht da ist, ist eure Kommissarin tot. Hören Sie, in einer halben Stunde ist das einfach nicht zu... Scheiße, er hat aufgelegt. Hat es geschluckt. Er gibt uns eine halbe Stunde. Ja, sehr gut, Müller. Finden Sie? Ab jetzt Funkstille, 40 Minuten. Was? Aber wir machen ihn nervös. Wer nervös wird, der macht Fehler. Und was ist mit Nusser? Berufsrisiko. Wieso dauert das so lange? Was haben Sie denn erwartet? Dass mal eben einer zum Bankautomaten geht und 1 Million zieht? Das Geld muss angefordert werden, amtlich bewilligt. Dann muss eine Bank gefunden werden, die so viel im Tresor hat, in bar. Ihr wollt uns da nur hinhalten. Weich machen. Kenn ich doch. Hab ich 1000 Mal gesehen. Ja, wir sind ja aber nicht im Kino. Ich will mein Geld. Ihr Geld. Ihr wollt, dass wir zu Kreuze kriechen, ha? Aber nicht mit uns. Wir geben niemals auf. Ja, natürlich nicht. Sie sind ja Superman. Sie brauchen kein Gehirn, da reichen Muskeln. Wieso? Wofür brauchen Sie eigentlich einen Wagen? Ich dachte, Superman kann fliegen. Und, wo soll's hingehen? Australien, Brasilien, Thailand? Immer auf der Flucht, bestimmt ein aufregendes Leben. Schnauze! Ja, ich weiß. Sonst drücken Sie ab. Ah, du sagst es. Weil es einfacher ist, als zuzugeben, dass Sie es vermasselt haben. Du hältst dich wohl für besonders schlau, was? Ist Batman nicht ein bisschen jung für sowas? Was? Für was bin ich zu jung? Ich bin schon 15. Sei still, Mann! Zum Wegsperren reicht's, obwohl Sie nicht geschossen haben. Letzte Warnung. Haben Sie Angst allein? Ich zeig dir mal, wer hier Angst hat. Nein, Superman! Was? Hast du mal einen Kippe für mich? Bedien dich. Und du hast Sendeschluss, kapiert? Ja, hab ich kapiert, Sendeschluss. Stimmt genau, Frau Kommissar. Batman, pass auf sie auf. Was? Wo willst du hin? Ich bring nur kurz das Bier weg. Okay? Okay. Danke. Wofür? Wenn sie nicht gewesen wären eben, der hätte mich geschlagen. Superman schlägt keine Frauen. Sind Sie sicher? Ja, klar. Rauchen gefährdet die Gesundheit, auch von Superhelden. Kann ich auch eine Kippe kriegen? Was? Echt? Ja, klar. Oder müssen Sie erst Superman um Erlaubnis fragen? Ah, danke. Blau-weißes Schalke, oder? Was? Na, ihr Schal. Keine Ahnung. Wollt ihr zum Spiel heute Abend? Ich interessiere mich nicht für Fußball. Hat deine Freundin den Schal gestrickt? Hast du keine? Klar. Und? Willst du dich im Knast besuchen? Was soll denn das? Bist du schon mal weggeschlossen worden? Allein in der Zelle? Keiner da, mit dem man reden kann, der einem zuhört, der einen tröstet? Hm? Wollen Sie mich aushorchen oder was? Ich will dir helfen. Auch keine Hilfe. 15. Dann gehst du noch zur Schule, was? Schule? Nichts für Superhelden? Klingt doch gar nichts. Vielleicht ein Job? Gibt da gar keine Arbeit. Wer sagt das? Superman? Wieso eigentlich Batman? Hast du dir das selber ausgesucht oder dein Kumpel? Batman ist doch cool. Hm. Aber Superman ist stärker, oder? Dein Kumpel macht Bodybuilding, stimmt's? Du auch? Ist nicht dein Ding, was? Pillen schlucken. Hä? Ja, Doping. Erst gibt's Zauberkräfte, dann macht's krank, frisst einen auf. Die Seele. Keine Ahnung, wovon Sie da reden. Von deinem Superman weißt du nicht, dass er Tabletten schluckt. So ein Blödsinn. Testostar, das pumpt die Muskeln auf, macht mutig. Der hat es gar nicht nötig, so ein Scheißzeug. Wir haben eine Schachtel davon unter seinem Fahrersitz gefunden. Was? Ja, hat er wohl vergessen da. Was für ein Fahrersitz? Im Opel Ascona GE-Z413 ist doch euer Wagen, oder? Zugelassen auf einen gewissen Marco Bormann, 19, vorbestraft. Das? Woher wissen Sie das? Ja, ich könnte ja behaupten, von dir. Was? Woher sonst? Das können Sie doch nicht machen. Wieso sollte ich nicht? Marco, bring mich um. Ich denke, ihr seid Superkumpel oder sowas. Ich bin kein Verräter. Bitte, sagen Sie ihm nichts. Ich will euch helfen, euch beiden. Verstehst du das? Ich will nicht, dass noch mehr passiert. Was soll ich denn? Ich kann doch gar nichts machen. Doch, du könntest versuchen. Ja, was denn? Du bist der Einzige, der Marco davon überzeugen kann, sich zu stellen, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Das ist eure einzige Chance, hier lebend rauszukommen. Ihr schafft mich nicht. Mich nicht. Ich mach euch fertig. Was willst du? Was hast du denn hier zu suchen, Mann? Pinkeln. Was ist mit der Alten? Die ist angekettet, oder? Ich hab dir gesagt, du sollst auf sie aufpassen. Und du, was machst du hier so lange? Holst du dir einen runter, oder was? Klar, auf die Mutti. Was sonst? Was hast du da? Was sind denn das für Tabletten? Vitamine. Krieg ich auch was? Sind alle. Lass doch mal sehen. Bin schon mal drüben, okay? Marco. Was? Das Spiel geht in einer Viertelstunde los. Ach, echt? Wir schaffen das nicht mehr. Was soll's? Wird wahrscheinlich eh ein Scheißspiel. Mann, wie die drauf sind momentan. Du, holen wir nach, okay? Holen wir nach, in Rio. Ich glaube, die ahnt was. Was ahnt die? Die hat nach Mamas Schal gefragt. Dein Schal, ja. Wieso? Na, Schalke. Was hast du gesagt? Nichts. Und? Hat die halt einen Schal gesehen, Mann? Die weiß gar nichts. Nach dem Spiel holen wir den Ascona und dann fahren wir. Marco? Ja, was denn? Ich glaube, ich will nicht nach Brasilien. Ja, no problem, Alter. Fußball und Mädchen gibt's überall. Lass uns doch aufhören. Was soll denn das jetzt schon wieder heißen? Mein Plan, der klappt nicht. Fängst du schon wieder an? Das wird alles nur noch schlimmer. Die Alte dich bequatscht, oder was? Und wenn wir uns stellen... Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Bitte. Feigling. Ich will nicht mehr. Willst du lieber in den Knast? Mann, die ficken dich da. Was glaubst denn du, hä? Auf so einen süßen Arsch wie dich da warten? Hey, was? Das Licht, was machen die? Die drehen uns den Saft ab. Die holen uns. Die kommen rein. Ich mach euch alle. Hier Einsatzleiter Müller. Deine Chefin hat dir was zu sagen. Also hör gut zu. Sie hat eine Knarre an der Schläfe. Was? Los, sag's ihm, rede. Müller, sind Sie wahnsinnig geworden? Chef, ich verstehe nicht. Strom wieder ein. Den Strom? Das ist ein Befehl. Wenn der Strom nicht in einer Minute zurück ist, dann fließt ihr Blut. Chef! Und, amüsiert sie sich mit ihren bösen Jungs? Haben Sie den Strom abschalten lassen drüben? Höhere Gewalt. Ohne mich zu informieren? Die dürfen nicht zur Ruhe kommen, Möller. Sie haben Nussel in Gefahr gebracht. Sie werden doch jetzt nicht weich werden, Möller, oder? Nein. Sehr gut. Sie sorgen jetzt dafür, dass da drüben der Strom wieder eingeschaltet wird. Was? Sofort! Das ist ein Fehler, Möller! Das ist ein Befehl! Wo bleibt das Licht? Hast du Angst im Dunkeln? Was vor? Da läuft was. Da läuft nichts, keine Sorge. Der Strom kommt gleich zurück. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen nachhelfen. Hey, was soll das werden? Ja, was man verspricht, das muss man auch halten, oder? Hä? Wir schießen? Ach, nur ins Bein, für den Anfang. Ist nicht Ihr Ernst? Angst, hä? Ja. Tut mir leid, aber wer nicht hören will, der muss fühlen. Das kannst du nicht machen. Ruf drüben an, die soll live dabei sein. Sie kann doch nichts dafür. Ruf an! Bitte. Mach schon! Nein! Wenn sie auf mich schießen, kommen die rein. Na und? Das würde ich mir überlegen. Du tust dir nichts. Gib das Telefon. Nein. Gib her! Mann, hast du sie noch alle? Du hast sie doch nicht mehr. Du machst alles noch schlimmer. Alter, reg dich ab, okay? Ich will nicht sterben. Hey, hör auf. Lass gut sein, Alter. Mikey. Hey, Mr. Batman, hä? Ich bin ich. Batman. Bist du bescheuert? Maske über. Ist doch sowieso gelaufen. Zieh die Maske wieder über. Die wissen Bescheid. Was? Ja, über uns. Quatsch, kein Scheiß, Mann. Sie wissen alles. Halt's Maul. Mike hat recht. Mike? Hast du gequatscht? Marco. Keine Namen. Marco Bohrmann. Was? Du Verräter. Hey, Mike hat nichts damit zu tun. Das haben Sie sich schon selber zuzuschreiben. Ein Wagen mit böse Onkelsaufkleber in der Nähe des Spielsalons. Sowas fällt doch auf. Und die Comics auf dem Rücksitz. Ihre Fingerabdrücke. Alles andere war einfach. Sie sind für uns nun mal kein Unbekannter. Ich bin richtig prominent, was? Wollen Sie ein Autogramm? Na schön. Okay. Danke. Mikey? Ja? Gib mir mal ein Bier. Klar. Die brauche ich ja dann wohl nicht mehr. Marco! Quatsch nicht, gib das Bier her. Danke, Kleiner. Sie hatten recht. Ist viel besser ohne Maske. Sieht auch viel besser aus. Stehen wohl nicht auf Superhelden, was? Auf echte schon. Der Strom. Ja, haben sich ganz schön Zeit gelassen. Die wollten Sie wohl loswerden, was? Schon möglich. Ist das Ihr Handy? Ja. Mission Impossible. Cooler Film. Wir sollten rangehen, bevor die da draußen wieder auf dumme Gedanken kommen. Wer ist denn dran? Tom Cruise persönlich? Soll ich rangehen? Hören Sie, Mike hat mit der ganzen Sache hier nichts zu tun. Was? Ich habe ihn überredet. Ist meine Schuld, ich hab's verbockt. Marco! Können Sie mir garantieren, dass er nicht eingebuchtet wird? Hm? Geht das klar? Marco, nein! Du hältst dich da raus. Ich kann Ihnen auf jeden Fall garantieren, dass ich alles unternehmen werde, um Mike zu helfen. Habe ich da Ihr Wort drauf? Ja, das haben Sie. Okay, Mikey, gib das Handy. Was hast du denn vor? Mach schon, Alter! Da ist eine Nachricht auf der Mailbox. Na, jetzt lass mal hören. Caro? Hier ist dein Ehemann. Du hast einen Mann? Ja. Sag mal, kommst du heute pünktlich? Ich wollte Lasagne machen. Ist der Koch? Nee, Lehrer. Rufst du kurz zurück? Bis dann. Ciao. Lehrer, der Lasagne kocht. Na super. Bei uns gab's nie Lasagne, was, Mike? Hey, stell dir mal vor, unser Alter hätte gekocht. Sie sind Brüder? Ja, angeblich. Jedenfalls sagt Mama das, wenn sie mal nüchtern ist. Hör auf. Tja, hört sich nicht so gut an, was? Mutter Säuferin, Vater... Keine Ahnung. Sag mal, kannst du dich an Paps erinnern? Haben wir da nicht noch ein Foto? Hatten wir doch eins, oder? Hast du verbrannt? Ach ja, stimmt. Ich glaube, ja, der sah dir ähnlich. Oder? War ja so ein zarter Typ, Sensibelchen. Wahrscheinlich stamm ich von einem ihrer anderen Stecher ab. Jetzt lass doch. Hast du Nachwuchs? Nein. Vernünftig. Hast du denen eine Menge Ärger erspart. Wir hätten uns unsere Eltern auch gern erspart. Was, Mikey? Dumm gelaufen? Okay, Mike. Was denn? Du gehst raus. Was? Ich rufe dich jetzt da draußen an und mach das klar. Was soll das? Gib mir das Handy. Nein! Jetzt lass den Scheiß, gib her! Ich will nicht raus. Ist das Beste für dich? Das ist meine Sache. Mann, Mikey. Ich geh nicht ohne dich. Lass gut sein, Alter. Ich mein's ernst. Okay. Mach, was du willst. Du bist ja alt genug. Mann, jetzt gib das Handy her! Warum? Ich hab's kapiert, okay? Gib's her. Mann, gib's her. Ich verarsch dich doch nicht. Okay? Der liebt dich, dein Koch. Will wissen, was du zum Nachtisch willst. Ich grüße ihn von dir. Chef, Möller hier. Ist was passiert? Sind Sie in Ordnung? Die Leitung in den Spielsalon ist unterbrochen und auf Ihrem Handy war besetzt. Chef? Was willst du? Ach so, ja. Das Geld ist eingetroffen. Wir brauchen euer Scheißgeld nicht. Wie? Ihr könnt einpacken. Ich verstehe nicht. Es ist vorbei. Was meinen Sie? Game over. Wir kommen raus. Zusammen. Chef! Er hat mir den Revolver ausgehändigt. Nuss hat's geschafft. Sie geben auf. Was ist mit der Waffe? Sie hat die Waffe. Möller, mit wem reden Sie denn da? Nichts, Chef. Nichts. Ausgezeichnet. Gute Arbeit. Hört Busch mit? Nein. Gut. Belassen Sie es dabei. Ich will nicht, dass da im letzten Augenblick noch was schiefläuft. Die Jungs sind fertig. Die hatten genug Aufregung. Wir alle. Ich will hier keine martialische Verhaftungsaktion. Pfeifen Sie das SEK zurück, ja? Geht klar, Chef. Gut. Ach, Chef. Das Krankenhaus hat angerufen. Wegen der Verletzten. Ja? Ihr Zustand hat sich stabilisiert. Wie es aussieht, kommt sie durch. Sehr gut. Das ist eine gute Nachricht, Möller. Ich werde es weitergeben und... Ja? Danke, dass Sie mir den Rücken freigehalten haben. Ehrensache, Chef. Sind Sie bereit? Ja. Ja, wenn Sie sind. Okay, dann bleiben Sie dicht hinter mir. Moment, ein Augenblick noch. Hey, Bruderherz. Komm mal her, Alter. Lass dich umarmen. Ich liebe dich, mein Kleiner. Vergiss das nie, okay? Ich auch. Kümmere dich um Mama. Ja. Kannst meine Comicsammlung haben. Und den Wagen auch. Ich hab doch gar keinen Führerschein. Bis ich wieder raus bin. Komm dich besuchen. Ach, Scheiße. Marco. Ey, jetzt nimm mal deine Zunge wieder aus meinem Ohr. Ist ja eklig, Mann. Tomte. So. Dann losgehen. Ladies first, Frau Kommissar. Da kommen Sie. Da sind Sie. Wieso können wir nicht näher ran? Nusser will die Sache möglichst still zum Abschluss bringen. Das stimmt doch irgendetwas nicht. Was ist denn? Wieso geht Nusser vorne? Wieso nicht? Die benutzen Sie als Schutzschild. Was? Wo ist die Waffe? Nusser hat die Waffe. Ich kann sie nirgends sehen. Nusser hat gesagt, dass sie die Waffe hat. Vielleicht ist sie dazu gezwungen worden. Gezwungen? Das ist ein Trick, Möller. Die tun nur so, als würden sie sich ergeben. Die lassen sich von Nusser eskortieren und dann... Aber Nusser hat doch... Sie müssen etwas unternehmen, Möller, bevor es zu spät ist. Aber Nusser hat... Sie haben das Kommando. Ja, aber verdammt... Wenn Sie es nicht machen, dann tue ich es. Achtung, hier spricht die Polizei. Busch! Keine Bewegung. Wir sind unbewaffnet. Bleiben Sie, wo Sie sind, sonst machen wir von der Schusswaffe Gebrauch. Busch! Legen Sie Ihre Waffen auf den Boden ab. Unsere Waffen? Wir haben noch gar keine Waffen. Ich wiederhole. Möller! Was ist denn? Was wollen die von uns? Die wollen uns fertig machen. Was? Möller! Die wollen uns einfach abknallen. Nein. Ich lenk sie ab. Marco. Ihr Bullschweine! Was machen Sie denn da? Marco! Bleiben Sie stehen! Kein Akt wollen! Nein! Marco, ihr nicht! Bullschweine! Bleib stehen! Marco! Den Arzt. Schnell, wir brauchen den Arzt! Marco, Geht das nicht schneller? Chef, sind Sie in Ordnung? Was haben Sie denn da angerichtet, Möller? Ich Wer hat den Schießbefehl gegeben? Das war ich. Busch, Sie. Der hatte die Absicht. Ach, der war unbewaffnet. Der stand doch unter Drogen. Der war unberechenbar. Der hat sich ergeben. Dann hätten Sie ihm Handschellen anlegen müssen. Sie haben es doch von Anfang an drauf angelegt. Von Anfang an. Sie haben es vermasselt, Nusser. Oh, hey. Chef. Ja, wir sprechen uns noch. Das wird ein Nachspiel haben, Nusser. Das verspreche ich Ihnen. Ja, darauf können Sie wetten, Busch. Diesmal kommen Sie nicht ungeschoren davon. Frau Kommissarin? Doktor, was ist? Da ist nichts mehr zu machen. Kommt er durch? Exitus. Ihr habt den umgebracht. Ihr Schweine. Verdammte Schweine. Marco. Caro, wo bist du gewesen? Hallo, Konrad. Ich hab dich angerufen, auf dem Handy, Mailbox. Hast du es nicht abgehört? Lasagne. Ich habe auf dich gewartet, dass du anrufst. Tut mir leid. Sag mal, was ist denn mit deinen Augen? Dein Make-up, hast du geweint? Carola, was denn? Was ist los? Ist was passiert? Nimm mich einfach in die Arme, Konrad. Bitte. Oh, Caro. Ganz fest, ja. Easy Money von Dirk Joszczok. Die Rollen und ihre Darsteller waren Kommissarin Nusser, Ulrike Bliefert, Möller, Peter Davor, Busch, Jürgen May, Marco, Tobias Schenke, Mike, Frederik Lau. In weiteren Rollen Sven Philipp, Stefan Plepp, Steffen Scheumann und Barbara Rattay. Musik Rainer Quade. Technische Realisation Jonas Bergler. Regie Burkhard Ax und Anja Herrenbrück. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2008. Dramaturgie und Redaktion Götz Schmedes.